Takes. Was ist los? Jetzt ist Party angesagt. Die Saison ist eröffnet. Das wird hier heute ein Riesending. Das wird die Party des Jahres. Ja, das sagt mir mein Instinkt. Hebt die Lenden in die Luft und macht die ganze Nacht Saft, damit noch jeder Humpermuffel geht, weil er abkackt. Das ist Humpermusik. Bei uns, da brennt jeder Club. Trinkt die Zwiebelbiere leer und haut die ganze Nacht um. Hey, das geht ab. Wir grinden die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Hey, das geht ab. Wir grinden die ganze Nacht. Die ganze Nacht.